David Ryan! Schlafende Gesellschaft, du hast schon Hit Ryan, Shit Ryan, Ryan, Shit Ryan, Ryan, Shit Ryan, Fang ich sie Ryan. Schlafende Wörter, kurz und klein. Wenn ihr ein Start im Auto und keine Rand. Hit Ryan, Shit Ryan, Ryan, Shit Ryan, Ryan, Shit Ryan, Fang ich sie Ryan. Schalten auf die Straßen, baut Barrikaden. Kommt sie durch und warten. Hit Ryan, Shit Ryan, Ryan, Shit Ryan, Ryan, Shit Ryan, Fang ich sie Ryan. Wir wissen, die Zeiten sind nie schlimmer als dies. Sie sind verrückt. Es ist, als ob überall alles verrückt geworden ist, sodass wir gar nicht mehr rausgehen.